Dropkick Drummer 165. Es kommt mir vor, als hätte ich diese Nummer noch nie gesagt. Wir sind beide sehr geschockt noch immer. Jetzt sind wir beide vom Gleichen geschockt, muss man sagen. Wir dürfen darüber leider nicht reden, aber wir sind vom Gleichen geschockt. Darüber reden wir nicht. Erwähnen das nicht mal namentlich. Die 165 haben wir ja auch zweimal aufgenommen. Also es handelt sich um seltsame Dinge, die Thomas mal in seinem früheren Leben getrieben hat, die jetzt allerdings unter einer Decke verschwunden sind, die hier nicht mehr genannt werden dürfen. Vielleicht erinnern sich Leute noch dran. Nein, das kann ja nicht, weil das ist ja schon 4 Jahre her und von daher ist das unter dem Deckmantel des Schweigens zu hüllen. Das stimmt, das war sogar vor unserer Drop-Drama-Zeit, hat Thomas da seltsame Dinge aufgenommen. Ich habe nie seltsame Dinge aufgenommen. Ich habe mal ein Gitarrenalbum aufgenommen. Genau, das meinte ich doch auch. Genau, das können sich die Leute bei iTunes runterladen. Ja. So, auf jeden Fall, wir haben heute einen neuen Soundcheck. Der Name, nach dem wir suchen müssen, ist Led Zeppelin. Genau, genau. Und bei mir Living Color und Cult of Personality, das ist ein schöner Song, den habe ich vor rund 15 Jahren, habe ich den mal aufgenommen. Der hat jetzt so ein bisschen Revival durch WWE. Wir haben heute... Wolltest du nicht eigentlich letzte Woche im Heimatstudio auch eine Sendung aufnehmen? Ja, das ist... Hast du gar nicht gesehen? Nee, ich habe irgendwie die Sendung, Thomas hat die Sendung gegessen. Ist da was passiert? Kann das sein, dass vielleicht das eine Häkchen bei der Aufnahmesoftware nicht gesetzt war? Ja, das ist korrekt, das weißt du aber auch nur wegen mir. Ach so. Es gab letzte Woche noch, was gab es letzte Woche? Also es ist auf jeden Fall nicht mehr Weihnachten, deshalb gibt's... Denn in der Sendung hatten wir ja ein Smackdown-Review gemacht. Ja, das wird es nie wieder geben, da werden wir uns heute nicht mit befassen. Das machen wir heute aber nicht nochmal. Nee, wir haben heute ja die Zeitangabe 1 Stunde und da wir vorher schon 10 Minuten so geschockt waren, dass wir hier nichts aufnehmen konnten, 50 Minuten. Ja, also was machen wir denn? Raw Review? Wir machen Raw Review und dann reden wir so ein bisschen anderen Bullshit. Nein, muss man ein bisschen auf deine Sprache. Bullshit ist ja durchaus... Ja, wir werden natürlich generell über News reden. Wir möchten aber erstmal muss ich ganz wichtig was anderes machen, sonst vergesse ich das. Es ist nicht mehr Weihnachten, es gibt keinen Weihnachtssong mehr, auch wenn ich den bezahlt habe. Heute haben wir wieder da, vielleicht alteingesessene Fans von Drucky Drama könnten den Song schon 1-2 Mal gehört haben. Wir hatten den schon 1-2 Mal als Theme-Song. Es handelt sich um Revolution Now von... Kann ich den Namen gerade nicht lesen. Revolution Now von Josh Woodward. Der stellt auf seine Website joshwoodward.com zig Alben, die er alle aufgenommen hat und die auch alle sehr gut sind, kostenlos zur Verfügung. Die kann man verwenden, wie man will. Man muss den halt mal erwähnen und verlinken. Das werde ich natürlich auch alles handelsgemäß machen. Sehr, sehr schöne Musik. Also wirklich. Also es ist, man kann die CDs auch kaufen. Sowohl in wirklicher CD-Form als auch auf iTunes. Man kann die Sachen aber auch kostenlos runterladen. Es ist sehr schön. Gibt's denn auch auf 7 Digital? Ich mag es bezweifeln, aber ich weiß es nicht. Ich habe heute zum ersten Mal auf 7 Digital ein Album gekauft, weil ich das auch mal testen wollte. Wegen der Weihnachtsaktion? Oder Jahresaktion? Die Weihnachtsaktion scheint ja nicht zu funktionieren. Da habe ich jedenfalls 2-3 Mal, du meinst jetzt dieses mit dem Adventskalender und irgendwie Album für 5 Euro, ne? Ja, das mag sein. Das ist allerdings auch schon ein bisschen her, muss man sagen. Also ich meinte jetzt eigentlich eher die Jahresaktion. Jeden Tag kommt da irgendwie sowas und dann steht da das und das Album für 5 Euro und dann klickt man da aber drauf und dann kostet das Album aber trotzdem 7,99 oder 8,99. Ja, das kommt, weil jetzt der Adventskalender so langsam vorbei ist. Wir haben den 30. Dezember. Dann sollten sie mal vorne das Ding ausschalten, weil man jetzt immer ganz verwirrt ist, weil da vorne steht 5 Euro und wenn man dann draufklickt, ist auch mal teurer. Ich hab das gar nicht vorne. Wo siehst du? Das interessiert dich wahrscheinlich nicht. Ich hab mir so ein Album von einem südkoreanischen Pianisten gekauft. Ich wollte das mal testen, wie das ist, aber vom Preis her ist das sehr gut, weil bei Saturn wollten sie da irgendwie 17 Euro für haben und auf diesem 7 Digital hat das 9 Euro gekostet. Das Einzige ist, da ist kein Booklet und nichts dabei. Ne? Also das ist zwar hervorragende Tonqualität und das Cover ist auch schon vernünftig so vorgesetzt. Ja, das stimmt, das ist auch sehr schön. Aber es ist halt kein Booklet dabei. Das sollten sie angeben, wo sie ein Booklet haben und wo nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Also wenn ein Booklet dabei ist, ganz seltene Fälle, dann steht das da in der Regel auch. Dann steht da digitales Booklet dabei. Also dann habe ich bisher lauter Teile mir angeguckt, wo es keins gab. Nee, also das ist ganz, ganz selten wirklich. So, wir möchten aber heute erstmal über Wrestling reden. Das wurde mir ja auch aufgedammt. Ich muss hier übrigens, ich bin total aus dem Konzept. Drug Drama 165 heißt die zweite Folge, die offiziell auf wrestling-fieber.de läuft. Ist die Seite denn jetzt gelauncht? Nee, weiterhin erst am 2. Januar um 20 Uhr. Wieso denn am 2. Januar um 20 Uhr? Ist da was Besonderes? Nee, da sind viele Leute vom PC und das ist halt ganz passend so mit dem neuen Jahr. Was ist denn das für ein Tag? Das ist Montag, ne? Da ist irgendwie Monday Night Raw, oder? Ja, Ist genau, da ist auch. die Rückkehr von Chris Jericho oder Ich vom wollte es gerade sagen. Undertaker oder von Vince McMahon oder von wem auch immer? Von Vince McMahon auf keinen Fall, Chris Jericho. So, lass uns mal Raw besprechen, dann können wir auch zu den anderen Sachen kommen. Ich habe diese Woche wieder selbst einen Bericht geschrieben und ich finde, eigengeschriebene Berichte darf man auch vorlesen. Chicago statt. Ja, Rosemont, Illinois, nicht direkt Chicago, ehrlich gesagt. Achso, ich dachte, Chicago wäre es gewesen. Ja, dachte ich eigentlich auch immer, aber es ist Rosemont, Illinois gewesen, Allstate Arena, 26.12.2012, eine Raw Super Show, das eine Super Show wird, das geht so langsam unter. Deshalb heißen wir jetzt ja auch nur noch Dropkick Drama und nicht mehr Super Dropkick Drama, da mir dieser Name eh total auf die Nerven geht. Ja. Das merkt auch kein Mensch den Unterschied. Also diese Grenzen zwischen SmackDown und Raw, die sind eh jetzt so verwischt. Ich weiß häufig gar nicht, wo jetzt jemand. Nee, es ist absoluter Quatsch. Es ist absoluter Quatsch, wenn man so eine Supershow, also Raw und SmackDown in einem zusammen macht und das dann auch noch bei der Flaggschiff-Show, bei der einen wichtigen Show, die die meisten Leute gucken, SmackDown gucken ja nicht alle Leute, die auch Raw gucken, und dann auch noch von Raw und SmackDown zu reden, es macht gar keinen Sinn. Also es ist. Nee. Wozu? So, John Laurinaitis kommt mit CM Punks Theme Song und bekleidet mit dessen Shirt rein und imitiert die typischen Punk-Gestiken. Das war übrigens diese Anfangsszene. Hat diese ganze Raw, die muss man sich angucken, einfach nur wegen dieser Anfangsszene, wie John Laurinaitis da in dieses CM Punk T-Shirt reingezwängt reinkam und diese Gestiken nachgemacht hat. Das war so eine super Wirkung. John Laurinaitis, der wirkte wie so ein verkrampfter 50-jähriger Wrestling-Fan, der irgendwie versucht, so ein bisschen jung zu wirken. Fantastisch. Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Und als dann der John Laurinaitis in den Ring gegangen ist und sich dabei vorstellen wollte mit seinem I'm the Vice President of Talent Relations und so weiter, da wusste er selber sein Ziel nicht mehr. Da hat er sich beim Sprechen so ein bisschen verhaspelt. War so Hat er ganz aufgeregt. gut überspielt. Der sich als Mr. Excitement und Unpredictability darstellende Laurinaitis wird zugleich vom Publikum in Chicago und Hometown Guy CM Punk widerlegt. Laurinaitis präsentiert sein Feiertagsgeschenk an Punk, nämlich dass Punk heute Abend von der Arbeit freigestellt. Das hat die Leute natürlich nicht gefreut. Laurinaitis sagt dann aber, dass das nur ein Scherz war. Stattdessen legt er für heute für Punk ein Gauntlet-Match fest. Wenn einer der von Laurinaitis gewählten Gegner CM Punk besiegt, bekommt dieser nächste Woche ein Titelmatch. Es werden drei Leute von Laurinaitis ausgesucht. Und Punk präsentiert dann noch seine Idee dazu, nämlich wenn er alle drei besiegt, dann möchte er doch das vierte Match bitte gegen John Laurinaitis führen. Dieser tut das dann allerdings als unfair ab für CM Punk, da der ja dann schon durch drei Matches ist. Und ja, das Publikum chantet erstmal You can wrestle. You can't wrestle. Ja, habe ich doch gesagt. You can wrestle verstanden. Ach so, nein, auf keinen Fall. Wobei das Johnny Ace Video natürlich noch immer fantastisch ist, das Tribute Video von Slammy. Das heißt, du willst sagen, Johnny Ace war ein guter Wrestler. Nein, aber das Tribute Video war super. Aber das hat nicht viel zu bedeuten. Man kann alles manipulieren. Auch unsere Zuhörer kann man manipulieren. Doch, das klappt auf jeden Fall. Das ist schon oft passiert und so. Nee. Das kann gar nicht sein. Und, naja, John Laurinaitis sagt hier immer, er richtet sich nach dem, was das WWE Universe will. Da das WWE Universe das Match eindeutig sehen will, bleibt Laurinaitis keine andere Möglichkeit, als das Match festzusetzen. Da bin ich fest davon ausgegangen, dass dieses Match am Ende auch stattfindet. Und es kam dann aber anders. Bestes Promo bisher von John Laurinaitis. Fantastisch. Sehr unterhaltsam. Ja, war gut. Ob es jetzt bestes Promo war, weiß ich nicht. Seine Promos sind immer sehr ähnlich. Er ist ja kein so guter Sprecher, aber das gehört ja irgendwie mit zu seinem Gimmick, dass er gar nicht so ein guter Sprecher ist. Das macht das ja gerade witzig. Ja, diese eintönige. Hat mir gut gefallen, das Segment. Ob das jetzt sein Bestes war, das weiß ich nicht. Diese eintönige, dunkle Stimme, die gehört einfach dazu. Das ist einfach John Laurinaitis in seinem Gimmick. Er soll ja kein Mr. Excitement sein. Er soll ja das ja als ironischen Charakter hervorbringen und halt genau das Gegenteil sein. Genau, ja, finde ich auch ganz gut. Aber es ist dadurch sein Bestes war, als weil er mit dem CM Punk T-Shirt rausgekommen ist. Das sechste Video ist zu sehen, in diesem wird ganz klar auf den 2. Januar hingewiesen, mit dem Hinweis, dass das Ende beginnen wird. Chris Jericho als Heel. Da haben jetzt dann viele gesagt, oh, das ist ja dann doch wohl der Undertaker. War das jetzt nur ein Ablenkungsmanöver mit diesem The End is Near? Also ich sage ja schon seit einigen Wochen, dass die WWE, glaube ich, selber nicht so ganz weiß, was hinter diesen Werbespots, die da drehen, eigentlich steckt. Die WWE wird sich da wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken machen. Die sprühen einfach Hinweise raus und letztlich wird es dann Chris Jericho sein und einige Dinge, die ergeben, vielleicht letztlich gar keinen Sinn im Zusammenhang. Oder man kann sich da irgendein Wirrwarr rein dichten und so weiter. Ich glaube, es steckt nicht so viel hinter, wie man da rein interpretiert immer. Zum kommenden Match. Ja. Zu irgendeinem SummerSlam kam das raus und das hieß dann immer The End is Near. Da musste ich dran denken, als dieses The End kam. Und das war, glaube ich, das hat er, glaube ich, geschrieben zu irgendeinem SummerSlam, wo Undertaker da im Main Event war. Ich meine eigentlich, dass der Song zu Armageddon war. Ich meine, das wäre SummerSlam. Aber ich weiß, welchen Song du meinst. Ich habe dann auch direkt im Ohr diese Stimme, die das hört man sofort wieder. Wir werden das gerade mal. Jetzt so ein bisschen bei The Doors, auch von der Stimmlage des Gesangs. Und The Doors hatten ja auch dieses bekannte Stück The End. Wir werden das gerade mal nachgucken, so viel Zeit haben wir ja gerade noch. WWE Raw Promo Armageddon Theme The End. Es ist doch Armageddon. Ah, Armageddon. Aber das war dann irgendeine Geschichte mit Undertaker. So, wir werden hier gerade mal rein. Ja, das war mit Undertaker. Wir werden hier. Muss ich dann immer, wenn ich dieses. Und da muss ich dann auch wieder dran denken, als jetzt hier. The End is Near kam, dachte ich immer, da denke ich dann immer sofort an die Stück, weil das auch eine Songzeile ist. The End is Near. Ich glaube, der Song, der wurde auch mehrmals verwendet. So, wir werden da gerade mal reinhören, wir haben ja Rechte zu allen GEMA-Stücken und so weiter, das ist ja gar kein Problem. Es ist ein wundervoller Song auf jeden Fall, da hast du recht. Der bleibt sofort im Ohr. Der ist atmosphärisch halt auch sehr, sehr dicht, das ist. Ja. Wir lassen den jetzt einfach mal so nebenbei laufen. Das ist ganz schlecht. Also wenn die der Podcast nicht schlecht hört. Nee, Thomas, das liegt an deiner Telefon und so. Die Leute, die hören das eigentlich durchs Telefon. Okay. So, ich denke, die meisten Leute sollten das kennen. Ich bin eigentlich davon. Eine Zeile noch. Ja, das sagst du jetzt sehr früh. Also den einen Satz wollen wir jetzt noch hören. Gleich kommt es. Jetzt. Also nicht. Kam mir sofort im Kopf, als ich diesen Auszug aus diesem Chris Jericho oder was auch immer Video gesehen habe. Ist ein wunderschöner Song, ja. Aber ich hoffe weiter natürlich auf Chris Jericho, Undertaker. Ich glaube, das würde sogar leichte Enttäuschung sein. Ja, weil man weiß sowieso, dass er zu WrestleMania gegen. Ja, das hat sich. Da ist. Das ist keine Überraschung. Chris Jericho fände ich auch besser. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch noch was ganz anderes, was uns alle überrascht. Das fände ich dann auch nicht schlecht. Ja. Da müsste die WWE allerdings auch wirklich ganz weit in die Tricktüte greifen, um uns wirklich noch was zu servieren, wovon wir jetzt nicht ausgehen, was uns wirklich überrascht. Positiv. Also zum Beispiel eine Riesenüberraschung für mich wäre, wenn sie nochmal so ein Gimmick versuchen, wie damals bei der WCW, wenn sie es zum Beispiel schaffen würden, den Robert Root, der jetzt bei TNA Champion ist, zu WWE rüberzuholen und der bringt sein TNA Champion Girl mit. Weißt du, woran ich jetzt gerade denken muss? Ich denke jetzt gerade an Mr. Tough Enough, Silent Hill, Andy Levine. Ach, Silent Rage, ne, der ist zu unbedeutend. Ich würde mir jetzt gerade wünschen, die bringen jemand ganz Neues. Also Andy von Andy Levine, Silent Hill, ach, Silent Hill, Quatsch, Silent Hill, oder so. Es könnte auch ein Gimmick werden, dass die Brodus Ja, da musste ich auch gerade denken, aber das. Zurückbringen und dann Chris Jericho eine Woche später, einfach nur um die Leute zu ärgern. Zum kommenden Match sehen wir im Replay noch einmal die wunderschönen Weihnachtsklänge, die Booker hier in der letzten Smackdown angestimmt und so die Niederlage für Rhodes verursacht hat. Dann folgt das Singles. Kann man ja in der Folge 165a nachhören. Ja, da hat Booker die sehr schön gesungen. Cody, The Red Nose, Reindeer und so weiter. Sing mal noch ein bisschen länger. Hesse, Very Broken Nose. Weiter kann ich nicht. Schade. Also auf jeden Fall Cody, The Red Nose Reindeer, has a very broken nose. Das war's. Du singst jetzt immer und Mira spielt Gitarre, ne? Nee. Ich kann ja nicht singen. Und Mira kann auch keine Gitarre spielen, dementsprechend hat sich das wieder. Ach so. Das Singles-Match auf jeden Fall. Booker T gegen Cody Rhodes. Das ging rund 10 Minuten und das war qualitativ Top-Ware. Also wenn man das ein bisschen in die Länge gezogen hätte, so sagen wir so 12 bis 15 Minuten, dann hätte man das auch auf jeden Fall bei WrestleMania bringen können. Ich habe ja schon gesagt, dieses Match, das könnte ich mir auch durchaus für WrestleMania vorstellen. 5 Minuten drauf, 15 Minuten, dann wäre das ein sehr gutes WrestleMania-Match gewesen. So irgendwie Opener oder zweites Match. Ja. Es war sehr, sehr gut. Booker T besiegt Cody Rhodes via Scissors Kick. Also... Die Story geht weiter. Ja, anscheinend schon. Ich habe heute schon einen Teil von SmackDown gesehen, wo ich gesehen habe, wie die Storyline weitergeht. Ja, das möchten wir aber noch gar nicht wissen, denn das möchte ich ja erst selber noch sehen. Ich sage nur so viel. Es wird golden. Nach dem Match feiert Booker T noch mit dem Spinneroonie. Ich möchte mir da jetzt gar keine Gedanken drüber machen, denn ich möchte ja nicht gespoilert werden, du. Also ich hätte jetzt, wenn du nur jetzt gesagt hättest, jetzt bist du gespoilert, du weißt sofort, was gemeint war, hätte ich kurz hören wollen, was du meinst und hätte ich gesagt, richtig oder falsch. Nee, du, ich möchte mir ja gerne Sachen auch ungespoilert angucken. Das finde ich ist auch sehr interessant am Wrestling. So, Zack Ryder bedankt sich backstage. Ist ja gezählt, von daher. Ja, trotzdem kann ich gespoilert oder nicht gespoilert werden, ne? Taping-Ergebnisse liest du auch vorher. Als Nein, natürlich als, nicht. Du musst doch deinen journalistischen Pflichten nachkommen und das pünktlich lesen, damit du reagieren kannst. Nee, nichts als journalistische Pflichten. Ich bin doch immer größtenteils Wrestling-Fan und als Wrestling-Fan zählt für mich die Sachen ungespoilert zu gucken und dabei halt diesen Wrestling-Trieb auszuleben und geflasht zu sein durch die Überraschungen, die da hervortreten. Ach ey. Zack Ryder bedankt sich backstage bei John Cena. Ohne ihn wäre dies nie möglich gewesen. Cena aber sagt, dass Ryder US-Champ ist, weil er es verdient hat. Ja, auch ein John Cena kann lügen. Nicht, weil Ryder das jetzt nicht verdient hätte, aber es ist ja durchaus bekannt, dass ein CM Punk da wohl recht viel mit zu tun hatte. Mhm. Cena macht noch kurz Promo für die Situation mit Kane und mit einem Bro verabschieden sich beide voneinander. Mhm. Jerry Lawler verkündet die heutigen Gegner von CM Punk. Jack Swagger, Dolph Ziggler, Mark Henry und gegebenenfalls dann natürlich noch John Laurinaitis. Mhm. Kelly und Big Show unterhalten sich backstage über Schönheitstricks, als Big Show in Laurinaitis Büro geholt wird. Kelly meint nur noch in einem ironischen Tonfall, dass er jetzt große Probleme bekäme. Ja. Ja, also muss man sich merken, Kelly und Big Show, wenn du die backstage siehst, die reden über Schönheitstricks und Tipps und solche Sachen. Auf der neuen Webseite von Kelly. Ich weiß gar nicht, wie die Adresse heißt. Ist das kellykelly.com? Das werden wir sofort austesten. Für solche Sachen sind wir doch da. So. Kelly, mal sehen, was da für ein Schmutz kommt. Index off. Ja, das gibt's wohl nicht. Beta, ne. Gibt's nicht. Kann man nichts machen. Laurinaitis kümmert sich telefonisch um das Debüt von Brodus Clay in der nächsten Raw. Big Show kommt... Ja. Was? Das Video war doch für Brodus Clay, nicht für Raw. Wer weiß. Die haben 2. Januar. Es wurde auf jeden Fall... Also Laurinaitis und Otunga, der auch dabei stand, haben sich auf jeden Fall darüber unterhalten, dass die beiden auf jeden Fall nicht gerne die Person wären, die nächste Woche gegen Brodus Clay kämpft. Absolut nachvollziehbar natürlich. Big Show kommt dazu und Laurinaitis fragt Big Show, was es mit der Attacke gegen David Otunga auf sich hat. Also von der letzten Smackdown. Da gab es ja den Knockout-Punch gegen David Otunga, der so ein bisschen die Rolle von Laurinaitis übernommen hatte. Otunga ist schon dabei, die rechtlichen Folgen aufzuzählen, als Big Show sich zu einer Aussage beraufen lässt, die zum Match Big Show vs. David Otunga für heute Abend führt. Und Big Show wird dabei einen Arm auf den Rücken gebunden bekommen. Ich finde übrigens weiterhin David Otunga und John Laurinaitis sehr gut. David Otunga fand ich ja immer schon gut, das habe ich letztes Mal gesagt, das hat aber niemand gehört außer dir, Thomas. Ich möchte übrigens das... Ist nicht so mein Fall. Nee. Ich möchte übrigens gerade nochmal was verbessern, das haben wir vor einer Folge gesagt. Die Nazis kommen aus Sachsen. Das möchte ich gerade noch angemerkt haben, da das ja niemand mitbekommen hat und wir wollen ja unseren journalistischen Gehalt als politische... Reporter auch beibehalten und hier keinen Dreck erzählen. Alle Nazis kommen aus Sachsen, hast du gesagt? Und das ist Thomas. Thomas ist generell... Das wusste ich nicht ganz verstanden. Thomas möchte generell, dass ich hier sehr diskriminierend dargestellt werde. Ich habe nichts gegen Schwarze. Ich habe was gegen Nazis, ich habe aber nichts gegen Sachsen. Ach so, das habe ich gerade anders verstanden. Ich habe gesagt, du hast gesagt, alle Sachsen wären Nazis. Du bist ja fies. Das stimmt natürlich alles gar nicht. Also Thomas erzählt ziemlich viel Dreck, wenn es um solche Sachen geht. Ich wollte das nur gerade stellen, dass ich das nicht so sehe, dass Mirkus Aussagen sind. Ich distanziere mich davon. Ja, ich auch. Ich habe das ja auch so gar nicht gesagt. Thomas stellt das hier immer nur falsch dar. Also ich hab nichts gegen Schwarze, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen, ja, gegen Nazis. Habe ich was? Ich habe nichts gegen Sachsener Leute, nichts gegen Sachsen, die schwarz sind, wenn es das geben sollte. Ich meine, also ich habe auch nichts gegen Ausländer, wenn das jetzt gerade hier aufkommt, so ist es ja nicht. Ja, Sachsen ist auch, glaube ich, im Ausland, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Jack Swagger und Dolph Ziggler streiten sich darum, wer heute Punk besiegen wird. Ziggler erwähnt Swaggers misslungenen World Title Run von vor einigen Jahren. Und Ziggler sagt übrigens auch direkt, dass der ziemlich misslungen war. Also da wird ja so nicht mehr drum rumgeredet, das weiß die WWE auch. Vicky Guerrero unterbricht auf jeden Fall beide und stellt klar, dass nur wichtig ist, dass einer aus ihrem Stable nächste Woche den Titel gewinnen wird. Ja. Und dann drängelt sich Mark Henry dann noch durch den Gang und sagt, excuse me. Noch besser gewesen wäre, wenn Mark Henry das mit einer hohen Stimme gesagt hätte. Das ist aber leider nicht so gekommen. Okay, da gibt's keinen Kommentar zu. Mixed Tag Team Match. Zack Ryder und Eve Torres besiegen Tyson Kidd und Natalya via Rough Ryder. Und Zack Ryder nähert sich nach dem Match dann noch vorsichtig Eve und gibt ihr kurz ein Titel, schreckt aber so gleich wieder zurück. Es ist ja jetzt eine Love Story zwischen Zack Ryder und Eve geplant und es soll dann noch einen Gegner für Zack Ryder geben, der auch an Eve interessiert ist. Und dann gibt es letztlich Match zwischen Zack Ryder und seinem Gegner und Eve steht da dann wohl so ein bisschen im Mittelpunkt davon. Eve Torres ist ja eh so ein bisschen die Vorzeige, die bei der WWE. Hast du denn irgendwie eine Idee, wer der Gegner ist von Zack Ryder? Nee, ich habe keine Ahnung. Ist es Jack Swagger? Das hoffe ich nicht. Ich würde mir Dolph Ziggler wünschen. Da kann man auch mal ein bisschen um den Titel kämpfen. Dolph Ziggler steigt ja jetzt auf ins Programm um den Haupttitel. Ich glaube nicht, dass der wieder runtergestuft wird aufs US-Title. Ich glaube, die Fehde ist zu Ende für ihn. Möglich. Nee, ich weiß auf jeden Fall noch. Ich finde das auf jeden Fall... Noch auf diesem Niveau ist vielleicht... Obwohl, nee, das wird ja auch keinen Sinn machen. Ted DiBiase ist ja jetzt auch Babyface. Ja. Außer mit Sir Robert. Ja, man hat Heel-Mangel. Das ist ja weitgehend bekannt. Man braucht neue Heels. Ja, wer kann denn da kommen? Heels Champion. Komm hier mal. Da ist doch eigentlich nur noch Jack Swagger, oder? Ja, viel mehr ist da nicht, ne? Vielleicht noch irgendwie Leute, die man nicht mehr kennt. Alex Riley zu. Ach nee, der ist ja jetzt auch hier. Ich hab, Face. Ich hab diese Woche Superstars gesehen. Ich hab so ein paar Leute wieder gesehen, hab ich schon lange nicht mehr gesehen, deshalb. Ich hab diese Woche TNA Impact geguckt. Ach du Schande. Das war ganz interessant. Ja, das glaube ich wohl. Bist du eingepennt? Und das, es war erstaunlich. Also es waren kaum so irgendwie Segmente, es war richtig viel Wrestling. Und ja, das ist wirklich erstaunlich. Und es gab einen interessanten Main Event, weil der Main Event war so ein ehemaliger, das war sowieso so eine Sendung, ich kam mir vor wie in der WWE zu früheren Zeiten, weil da war auf der einen Seite Kurt Angle gegen RVD und der Main Event war interessanterweise ein Match um den Frauentitel zwischen Gene Kim und Mickie James und das ging über 10 Minuten und das war recht gut. Okay. Also ich war positiv überrascht, hat mir ganz gut gefallen. So, machen wir mal mit Raw weiter. Ja, John Cena. Ja, Impact habe ich ja jetzt schon zusammengefasst. Ja, das war auch das Wichtigste. John Cena hält seine typische Promo, in der er die tollen Fans hervorhebt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich solche Sachen in Berichte schreiben soll. Nicht, dass ich hier demnächst noch von irgendwelchen Leuten, die das lesen und die John Cena-Fan sind. Vielleicht. Das würden höchstens, also da was Negatives zu sagen, das würden höchstens die Sachsen tun. Ich sollte das vielleicht lassen. Wer weiß es. Naja. Du, noch, mit den Sachsen hast du es dir ja durch deine Nazi-Bemerkung sowieso schon verschärft. Ich hoffe, niemand unserer Hörer ist aus Sachsen. Ich weiß, wo irgendjemand ist aus Bayern oder so. Bayern, oh, das, ich glaube, die müssen ja jetzt ein Visum beantragen, bevor sie den Podcast hören dürfen. Das ist Thomas' Meinung. Ich habe jetzt sowieso keinen Mensch mehr zu. Herrlich, man Spaß. John Cena hält seine typische Promo, in der er die tollen Fans hervorhebt. Wenn wir so weitermachen, dann geht in ein paar Wochen auch niemand mehr auf die Wrestling-Fieber-Seite. Und da dies die letzte Raw in zwei... Hoffentlich gibt es da eine Kommentarfunktion. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Da gibt es eine Kommentarfunktion, ja. Gut, ich meine, die meisten, die aus Sachsen oder aus Bayern kommen, die können eh nicht schreiben. Von daher ist das nicht das große Problem. Also, wenn ihr jetzt eure Kommentare loswerden wollt, unten ist das Kommentarfeld, ihr müsst immer nur, das ist wie bei Twitter, vor der Nachricht müsst ihr immer schreiben, @Thomas. Und dann könnt ihr eure Nachricht loswerden. Ja, ich gehe ja sowieso nie auf die Website, von daher kriege ich das jetzt nicht mit. Ich werde dich berichten, unterrichten. John Cena. So, John Cena. Und da dies die letzte Raw in 2011 ist, soll das Publikum diese Erinnerung halten und ruft Kane heraus. Stattdessen kommt The Miz, der das Jahr 2011 mit seinem Sieg über Cena bei Mania für sich beansprucht. Doch Raw hat ihm seinen Doch Rock hat ihm seinen Triumph genommen. Deshalb wird er das Jahr heute damit beenden, dass er über dem besiegten Cena steht. Cena wandelt das Ganze in ein offizielles Match um. Der Referee kommt. Wir sehen ein Singles-Match und John Cena besiegt The Miz via Countout, denn Miz schnappt sich mitten im Match ein Mikro und meint, er hätte Cena schon besiegt, egal auf welche Art, dieses Match sei daher egal. Miz lässt sich auszählen, wird dann aber vom zurückkehrenden R-Truth überrascht, der ihn übers Kommentatorenpult prügelt, gegen die Absperrung schlägt und Miz, der in die Ringtreppe gelehnt sitzt, das Problem von Weihnachten schildert. Man öffnet die Geschenke und das war's. Doch Truth möchte für die Little Jimmys und alle anderen jede Woche Montag Weihnachten. Und deshalb bitte Merry Christmas. Jede Woche zusammenschlagen. Also da sah Arthur ziemlich gut aus und The Miz sah so ein bisschen wie ein ziemlicher Verlierer aus. Ja. Man muss auch mal gucken, es gab dieses Jahr bei WrestleMania, das wurde jetzt ja oft genug erwähnt, im Main Event John Cena gegen The Miz. Jetzt muss man gucken, das Match, das kommt unangekündigt bei Raw und es interessiert keinen. Mhm. Eindrucksvoll. Arthur war fantastisch. R-Truth hier jetzt also mit ein bisschen Tiefgang. Er möchte, also das Problem an Weihnachten ist, man öffnet Geschenke und das war's. Jetzt möchte er jede Woche Weihnachten haben. Das heißt, er prügelt Leute nieder und das war's? Habe ich das richtig verstanden? Immer wieder nieder. Vor allen Dingen so Mist jetzt halt. Naja, auf jeden Fall. Logisch ist es nicht, aber gut, was ist schon heutzutage bei WWE noch logisch? Ich glaube, das soll auch gar nicht logisch sein, denn R-Truth hat ja noch immer dieses verrückte, insane Gimmick. Und es gab ansatzweise, glaube ich, R-Truth-Champs. Ja, R-Truth soll ja jetzt wohl dann irgendwie Faith sein, weil er den hier niederschlägt, obwohl... Das passt nicht so ganz allzu verrückter. Ich bin auch damit einverstanden, dass er ihn jetzt fertig macht, aber ansonsten ist sein Verhalten noch genauso wie zu Heel-Zeit. Es könnte schwierig werden, einen so verrückten als Faith zu bringen. Big Show must compete with one arm tied behind his back. Also für alle, die kein Englisch mächtig sind, Big Show musste den rechten Arm, der rechte Arm wurde Big Show hinter den Rücken so festgebunden vom Referee mit so einem dicken Seil. Und so dick war das Seil gar nicht. Das geht. Es war auf jeden Fall recht fest. Also, naja. Am Seil, ja. Ja. Big Show besiegt David Otunga via Disqualification. Das Match wird unterbrochen, als Mark Henry in den Ring kommt und Big Show, der sich aufgrund des angebundenen Arms nicht wehren kann, niederschlägt. Daniel Bryan kommt hinzu und präsentiert Henry seinen Titel, sodass Big Show hinterrücks an Henry gerät. Henry kann zwar noch flüchten, dafür gibt es aber einen mächtigen Chokeslam gegen David Otunga und ein weiteres Zeichen von Big Show gegen Mark Henry und das Zeichen für uns, diese Fehde dauert noch an. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich haben sie im Moment nichts Besseres für Big Show zu tun. Ja, das Problem ist, wen... ja, wer denn? Ist ja niemand da. Alberto Del Rio ist jetzt, ja, da kommt gleich noch. Ja, auf jeden Fall, Alberto Del Rio ist, glaube ich, auch bei Raw. Das kannst du auch wieder total vergessen. Alberto Del Rio ist bei Raw. Das noch dazu. Ja, wen willst du hinschicken? Wen willst du hinschicken? Es gibt da ja niemanden mehr bei SmackDown. Wer ist denn hier bei SmackDown? Sag. Stattdessen ist Mark Henry, obwohl er eine schwere Verletzung hat, mit seiner Verletzung da immer von Ort zu Ort getarrt. Das ist ja auch kein Spaß für so einen riesen Verletzten in diesen beengten Flugzeugen immer zu sitzen. Also das ist nicht so richtig toll für ihn im Moment. Nee, Problem ist, wir wollen sie schicken. Es gibt da niemanden mehr. Ganz ehrlich, fällt dir ein Gegner ein, den sie Big Show wirklich ernsthaft stellen können? Nö. Also bei SmackDown... Nee. Naja, es ist so, also sie haben ja so ein bisschen selber Schuld. Ich muss jetzt mal einmal ganz kurz einen Spoiler sagen. Drew McIntyre, der kam jetzt zurück bei SmackDown, der war ja immer noch auf dem Raw-Roster, glaube ich, offiziell. Der ist jetzt wieder bei SmackDown. Den könnte man natürlich aufbauen, so als Heel, aber die Richtung, in die sie da gegangen sind, die sprach nicht dafür. Wenn man Drew McIntyre auch nur ein paar Wochen mal ernsthaft aufbauen würde, dann könnte der sofort ernsthaft gegen Big Show antreten. Das wäre gar kein Problem. Drew McIntyre, den kann man ernsthaft aufbauen. Das ist gar kein Problem. Das wollte ich damit sagen. Nur leider wird das so nicht getan. Ja, das wäre gar kein Problem. Drew McIntyre ist niemand, der Wochen, der monatelang, jahrelang Aufbau braucht. 3 Wochen, vernünftigen Aufbau, der zerstört ein paar Leute und fertig, der könnte ernsthaft gegen Big Show antreten. Da bezweifle ich nichts. Aber... Genau, das ist interessant, dass TNA das im Moment richtig macht. Da gibt es ja diesen Gunner, den ich gar nicht so gut kenne. Und da haben sie das aber gezeigt, der hatte dann ein Match gegen, weiß ich nicht, gegen Doug Williams. Und er hat dieses Match zwar durch Disqualifikation gewonnen, hat den dann aber nachher auf dem Ringboden, auf dem Zementringboden per DDT fertig gemacht. Sodass, und vorher haben sie ihm ein Promo gezeigt, wo hinter ihm ein Promo so ein Krankenwagen stand. Zusammen hat er ein Promo zusammen mit Ric Flair gemacht. Ric Flair ist so ein bisschen der Manager. Hat er gesagt, heute ist der dritte Tag, wo ich den dritten Mann ins Krankenhaus schicke. Und dann haben sie vor dem Match noch im Rückblick gezeigt, wie er in der Woche davor und in der Woche davor jeweils einen so fertig gemacht haben, dass er hinterher dann ins Krankenhaus musste und weg war. Und so baust du natürlich in 3 Wochen ohne Probleme jemanden sofort als gefährlichen Mann auf. Ja, und um wieder auf Drew McIntyre zurückzukommen, Drew McIntyre hat diese ganzen Niederlagen und das ja jetzt seit Ewigkeit nicht mehr da zu sehen war und so weiter, nicht mehr sehr geschadet. Der wirkt immer noch sehr gut. Ich meine, er verliert dann immer wieder, aber er wirkt weiterhin noch sehr gut. Das wird sich dann, sobald du die SmackDown gesehen hast, sehr schnell ändern. Das glaube ich nicht mal. Also das habe ich schon oft genug gesehen, dass Drew McIntyre Woche für Woche fertig gemacht wurde. Ich habe den letztens auch mal irgendwo wieder gesehen. Bin nicht mehr sicher, ich darf jetzt nichts weiter sagen, sonst würde ich dich spoilern. Ja, das will ich nicht. Alberto Del Rio wird von Ricardo Rodriguez in einem Rollstuhl herausgefahren, während sich Jerry Lawler darüber lustig macht, indem er die Daten des Rollstuhls runterleiert, redet Del Rio von sich als der 2011 alles erreicht hat, sich nun aber eine Verletzung zugezogen hat. Das Publikum quittiert Rio mit You Suck rufen, als Del Rio sagt, er würde zurückkommen. Die Bellatrins kommen raus und streiten sich darum, wer Del Rio wie gut tun würde. Rio schmeißt die beiden wütend raus. Del Rio verspricht dann noch 2012 noch besser zu werden und jeden zu zerstören und noch einmal WWE-Champion zu werden. Das geht ja kaum. Noch besser. Geht kaum. Ja. Naja. Also auf jeden Fall... Rio hat auch kein gutes Jahr gehabt. Es geht. Naja. Sollte eigentlich meinen, mit dem, was er da aufgezählt hat, Royal Rumble-Sieg und zweimal den Champion-Titel gewonnen, dass das ein super Jahr für ihn war, aber am Ende des Jahres steht er meines Erachtens trotzdem ziemlich schwach da, weil er den Titel sofort wieder verloren hat und weil er auch irgendwie schwach dargestellt wurde. Also Del Rio wirkt so schwach, wie man schwach wirken kann, wenn man all dies errungen hat. Also er wirkt jetzt nicht richtig schlecht, aber er wirkt halt so schlecht, wie man wirken kann, wenn man Royal Rumble und all diese Sachen gewonnen hat. Genau, man kann ihm da Richtig. Am Booking. Korrekt. Auch der Rio ist einer, den könnte man gut aufbauen, wenn er nicht Woche für Woche irgendwie veralbert wird. Ja. Und jetzt ist er erstmal verletzt, weiß aber, glaube ich, nicht genau, was er hat und mal gucken, wie lange er ausfällt. Das gleiche mit dem Veralbern ist übrigens auch die Situation bei Jack Swagger, wobei Jack Swagger, der wurde jetzt schon so weit veralbert, auch in seinen Gimmicks, als er da mit dem Adler rauskam und im Ring immer umhertanzt, den will ich eigentlich schon gar nicht mehr sehen. Ich war mal richtiger Fan von dem, aber so langsam hat die WWE das mit ihren lächerlichen Gimmicks von ihm geschafft, dass ich den gar nicht mehr sehen will. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, Jack Swagger wird auch ganz schwierig sein. Ich meine, bei Mark Henry haben sie es ja geschafft. Der hat ja auch die albernsten Gimmicks über die Jahre schon gehabt. Ich hoffe, dass es bei Jack Swagger, weil der hat ja wirklich ein unglaubliches Potenzial. Der ist ja richtig gut. Ich hoffe, dass es bei ihm irgendwie hinkriegen, dass er doch... dass das Gute wieder hervorkommt irgendwann. Ja, wo wir übrigens gerade dabei sind, Leute, die gut sind, aber leider nicht in der Raw Show vernünftig zu sehen sind, möchte ich nochmal auf Superstars sprechen bekommen, wenn wir hier durch sind. Das habe ich ja diese Woche mir auch angucken müssen und es war sehr unterhaltsam. Wieso musstest du dir das angucken? Ich sollte da einen Bericht zu schreiben, also habe ich da einen Bericht zugeschrieben. Musst du eigentlich alle Berichte schreiben? Nee, ich schreibe Raw und Superstars. Und wer schreibt SmackDown? Das schreibt der andere. Sind nur zwei Leute, die Berichte schreiben? Es sind zwei Leute, die Berichte schreiben, korrekt. Gehört die Webseite denn auch zwei Leuten oder sind da mehrere dabei? Nee, da sind mehr Leute, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Was machen denn die anderen, die keine Berichte schreiben? Andere Dinge, die anfallen. Es gibt auch noch TNA, ja doch, TNA-Bericht wird von jemand anderem geschrieben. Und was neben TNA fällt noch an? Ja, es gibt noch Pay-Per-Views, es gibt noch Nee, ich darf das eigentlich, glaube ich, noch gar nicht verraten, wenn mal irgendjemand auf diese Seite gerät. Ich darf das noch gar nicht verraten. Es ist mir verboten, den Inhalt der Seite zu verraten. Ich lasse das lieber. Ja, dann lass es mal lieber. So, das Gauntlet-Match beginnt. Yay. Singles-Match. CM Punk besiegt Jack Swagger via Roundhouse-Kick. Und ich muss sagen, ich glaube, in diesem Match hat CM Punk sehr, sehr viel so gesagt, was eigentlich passieren soll, denn Jack Swagger sah über lange Zeit sehr, sehr gut aus und ich glaube, da liegt der CM Punk hinter. Ich glaube, Jack Swagger ist besser, als man das glaubt, weil er so schlecht dargestellt wird. Ich habe nie behauptet, dass Jack Swagger schlecht ist, aber er sah in diesem Match gut aus, meine ich nicht damit, dass er athletisch toll war und so weiter, das weiß ich. Ich meine nur, er hat sehr viel auch dominiert und so weiter. Das meinte ich. Oh ja, das stimmt. Und du meinst, dass CM Punk da den Matchmakern gesagt, komm, wir machen das mal so. Ja, oder vielleicht hat er den Leuten das gar nicht gesagt und hat einfach im Match oder halt zu Swagger direkt gesagt, komm, wir lassen dich mal ein bisschen besser aussehen. Kann ich mir gut vorstellen. Nicht, weil das wird, glaube ich, schon vorher abgestimmt. Vor dem nächsten Match attackiert Jack Swagger dann noch CM Punk, sodass Dolph Ziggler da direkt eingreifen kann und Dolph Ziggler besiegt CM Punk dann letztlich auch via Zigzag, da gab es noch ein bisschen drumherum. Im Match schickt dann nämlich John Laurinaitis Jack Swagger und Vicky Guerrero aufgrund ihres Eingreifens raus. Dadurch unterbricht John Laurinaitis CM Punk, der gerade Dolph Ziggler covert und gibt Dolph Ziggler dann die Chance, den abgelenkten CM Punk via Zigzag abzufertigen und dann halt auch zu gewinnen. Also Ziggler wird nächste Woche am 2. bei der ersten Sendung von Raw 2012 um den Titel gegen CM Punk antreten und Ziggler schnappt sich dann schon mal CM Punks WWE-Titel und feiert damit ausgelassen. Ja, er läuft da so siegesrund um den Ring. Das war für mich ein sehr überraschendes Ende dieses Matches. Ja, für mich auch. Hatte ich nicht mit gerechnet. Also ich hatte auch auf jeden Fall gerechnet, dass irgendwie CM Punk noch durch Mark Henry durchkommt, wie auch immer die das hätten machen sollen. Wahrscheinlich irgendwie durch die Verletzung und dass dann der John Laurinaitis ansteht. Genau. Naja. Eingreifen von John Laurinaitis. Fand ich auch relativ gut gemacht, war relativ clever, das passte alles zeitlich ganz gut da rein und dadurch, dass es in Chicago war, war es natürlich auch, haben die Leute kräftig gebucht. Also fand ich einen sehr, sehr guten Aufbau. Es war in Roseman, nicht in Chicago. Ja gut, ist aber ja in der Nähe in Chicago und dann waren halt hauptsächlich CM Punk-Fans auch da. Natürlich. Ja, war ein hervorragendes Ende von diesem Match, kann ich nicht anders sagen. Also John Laurinaitis, ein Match wäre jetzt eh nicht so toll gewesen. Dementsprechend war das fantastisch, dass man ihn einfach nur in dieser Rolle rausgebracht hat. Er hat sein Gimmick ausgespielt. Ich war top. Und vor allen Dingen Dolph Ziggler hat dadurch enorm an Feindseligkeit sich eingeheimst und ist dann halt so ein richtiger Heel-Herausforderer für den Champion. Mich wundert nur, dass er das Match dann nächste Woche bei Raw schon zeigen und dass es nicht irgendwie ein Pay-Per-View-Main-Event wird. Also das ich hätte mich das auch schon gedacht, so wie sie es aufgebaut haben, das passt schon fast für ein Pay-Per-View. nächste Woche wieder irgendwie sowas, dass das Match gar nicht richtig stattfindet. Sondern dass es da irgendwie ein Eingreifen gibt und dass das Match doch nochmal beim Pay-Per-View irgendwie was da ja, wäre am Stahlkäfig, damit es kein Eingreifen von außen gibt oder so stattfindet. Wäre aus Sicht der WWE sehr schlau. Das Steel Cage Match beim Royal Rumble ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber egal. Auf jeden Fall war es ja gut so und ja, Dolph Ziggler steht jetzt oben und ich wollte noch irgendwas sagen. Naja, auf jeden Fall, ja, wegen dem Titelmatch nächste Woche. Ich glaube, das muss noch gar nicht mal so unterbrochen werden, auch wenn das natürlich schlauer wäre, weil zu der ersten Sendung im neuen Jahr, beziehungsweise zu der letzten Sendung im alten Jahr, gibt die WWE gern so große Sachen raus. Ich erinnere mich da gerne an Kevin Federline, der den FU von John Cena eingesteckt hat. Das war vor einigen Jahren mal. Ich glaube, am 31. war die Raw, also zu Silvesters Uhr. Ja, das weiß ich auch noch. Das war sehr gut. Gut, das war aber auch nichts, was man zu einem Pay-Per-View hätte promoten können. Das ist richtig, aber man zeigt bei solchen Sachen gerne etwas größere Sachen auch. Natürlich, also natürlich. Ich glaube, ich denke, es gab an dem Abend auch ein Titelmatch um den Titel. Also das ist, glaube ich, durchaus normal, wenn man die erste... Wobei letztlich bräuchte man das nicht, weil nächste Woche eh sehr viele Leute einschalten werden, dadurch, dass es halt diese ganzen Spots gibt. Also es wäre wirklich unnötig. Ja, wird sich zeigen. Also die Einschaltquoten sind ja im Moment nicht so frei. Die Einschaltquoten werden... Zu der Raw habe ich noch gar nichts gehört. Hast du die Einschaltquote von dieser Raw jetzt, die du jetzt reviewst? Nee. Ich auch nicht. Nee, aber auf jeden Fall, also die Einschaltquoten nächste Woche, die werden nicht bahnbrechend sein, aber die werden auf jeden Fall standhaft sein. Ja, werden wir dann sehen. Ne? Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich war schon überrascht bei den Einschaltquoten von letzter Woche, von dem Main Event. Das hat mich schon sehr überrascht, deshalb... Mal gucken, wie es jetzt wird. Die Einschaltquoten werden auf jeden Fall zu den besseren gehören, auch wenn die Einschaltquoten momentan ja nicht unbedingt schlecht sind, aber auf einem konstant niedrigeren Level. Ja. Auf diesem konstant niedrigeren Level wird sich die Raw etwas weiter oben befinden. Man könnte ja meinen, dass das Segment zwischen Dolph Ziggler und CM Punk das Main-Event-Segment dieser Show ist. Das war aber nicht der Fall. Ja, und warum das so war, kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Erstmal aber das Main-Event-Segment. Kane kommt raus und fängt an, über sein wahres Ich zu sprechen, als John Cena ihn unterbricht. Doch Kane hindert ihn durch eine große Flammenexplosion am Entrance-Set daran, runter zum Ring zu laufen. Also John Cena bleibt vorne am Entrance-Set stehen. Kane hat Cena als Opfer gewählt, weil dieser mit seinem Shirt Rise Above Hate eine Lüge trägt. Jeder Mensch hasst, daher ist es unmöglich, über diesen natürlichen Impuls zu steigen. Leute hassen ihre Mitmenschen, wir alle sind vom Hass geboren, Hass motiviert und Hass steuert uns. Cena hat eine lügenhafte Mythe aufgestellt, auch Cena fühle den Hass, aber Cena schüttelt darauf natürlich nur den Kopf. Kane meint, Cena würde so schwächer werden und niemals richtig frei sein können. Das Publikum stimmt die Pro- und Contra-Chants für Cena an. Kane will Cena auf seinem Weg helfen. Das Letzte, was Cena von den Leuten hören wird, ist Cena sucks. Beide bleiben noch eine Weile bedächtig in den genannten Rufen stehen, bis dann auch Raw endet. Ja, das war ein komisches Segment, da kann ich so gar nichts mit anfangen. Ja, also Kane hat Cena als Opfer gewählt, weil Cena mit seinem T-Shirt die Aussage, also gegen Hass vermittelt, aber Kane als Mensch aus der Hölle vertritt halt die Meinung, Hass ist in jedem von uns, Hass treibt uns an. Ja, Blödsinn. Das finde ich als, ich muss ja sagen, ich finde solche Sachen ja sehr schön. Ich finde diese Story, die man sich da so drumher gedacht hat, sehr gut. Man merkt, es hat sich jemand ansatzweise Gedanken drum gemacht. Es ist nicht einfach nur, Kane ist ein Monster und hat Cena fertig gemacht, weil der ja gerade da stand. Hätte man ja auch durchaus wählen können. Man hat sich Gedanken drum gemacht. Man hat das T-Shirt mit rein integriert. Man hat gesagt, okay, Kane steht auf der Seite von Hass. Meint, Hass motiviert uns, Hass steuert uns, Hass führt uns an und so weiter. Ja, das ist ja albern. Also da hätte man ja genauso gut sagen können, da hätte Kane sich auch Big Show schnappen können. Der ist ja auch immer lieb und nett, selbst wenn er von Bryan Danielson oder Daniel Bryan quasi in gewisser Weise hintergangen wird. Ja, gut, das wäre dann diese typische... Ja. Aber wahrscheinlich, weil er ja nicht so ein T-Shirt hat. Wahrscheinlich liegt es am T-Shirt. Nee, das kommt, weil das wäre dann diese typische... Das wäre dann diese typische Heel ist gegen alle Faces, weil die nett sind, aber in der Richtung Cena, also man hat ja schon recht, Cena, der vermittelt ja wirklich schon eine sehr starke Toleranz und so, dadurch, dass er an der Spitze von WWE steht mit diesem Be a Star und so weiter, und Cena vermittelt halt noch dieses direkt keinen Hass, Toleranz und so weiter, das vermitteln halt die anderen Stars nicht so, und Cena steht halt an der Spitze und so weiter, dementsprechend finde ich das durchaus logisch. Kann ich nicht viel mit anfangen. So, letzte Woche die Ratings von Raw. Die Ratings von Raw letzte Woche, die waren insgesamt wohl noch nicht mal so extremst schlecht, weil da wohl noch irgendwie ein Footballspiel oder so nebenbei lief. Naja, auf jeden Ja, Fall. nur das Main-Event-Segment war halt schlecht. Naja, warte mal erstmal. Also auf jeden Fall, die Ratings von Raw sind konstant runtergegangen, die ganze Sendung über. Außer bei dem Segment zwischen Cena und Kane. Das war das Segment, wo Kane seine Hand das ganze, die ganze Zeit über dem Gesicht von Cena hielt. Das war das einzige Segment, bei dem die Einschaltquoten nicht konstant runtergingen. Und extremst runter war es dann letztlich im Main Event. Das war das Six-Man Tag Team Match mit CM Punk, Daniel Bryan und Zack Ryder gegen drei andere Leute. Miss Alberto Rio und Mark Henry oder irgendwie so. Also der Main Event, der hatte insgesamt einen Einschaltquote von 2,9. Das ist extrem schlecht. Normalerweise ist es bei Raw so wirklich, dass die Main Events natürlich die meisten größte Einschaltquote hat. Die meisten Leute schalten dann ein. Das ist Tradition. Viele Leute schalten wohl wirklich erst im Main Event ein. Genau, und dann haben sie noch diese sogenannten Overruns in Amerika. Das heißt, dass die Sendung ein bisschen länger wird und dann quasi eigentlich auch schon die Leute, die die nachfolgende Sendung sehen wollen, auch noch dazu schalten, was die Einschaltquote normalerweise auch noch mal ein bisschen höher zum Main Event macht. Also Nichts. das hat man alles und Es müssen wirklich sehr, sehr viele das Leute ist auch nicht weggeschaltet schlecht. haben. Sehr, sehr viele Leute weggeschaltet haben, wirklich. Ja, und was dann natürlich die Vermutung bringt, beziehungsweise es ist dann ja keine Vermutung mehr, wir haben es ja gesehen. Bei den Fans kommt ein John Cena an. Die Kinder und die Mütter wollen einen John Cena sehen. Die Kinder und Mütter schalten weg, wenn sie ja ein bisschen tiefer in das Wrestling reingehen, richtiges Wrestling sehen bekommen halt mit den neuen Stars, also diese New Age Stars, die wirklich wrestlerisch besser sind als ein John Cena, die also ein bisschen weiter in dieses Wrestling reingehen, da tiefer drin sind und so weiter, die ein bisschen dieses richtige Wrestling mehr verkörpern. Das wollen die Cena-Fans nicht sehen. Da schalten die weg. Also New Age, allen drei Titel gegeben, ist absolut gescheitert. Also man kann hier nicht mal WWE ganz die Schuld geben, weil ich fand das eigentlich ganz nett aufgebaut und mich hat das auch sehr gut unterhalten, vor 2 Wochen oder wann das war. Es ist wohl wirklich das Problem, die Cena-Fans, die Kinder und die Mütter, die wollen sowas nicht sehen. Es zeigt auf jeden Fall, Cena ist so wichtig wie fast noch nie zuvor. Also ein zweiter Cena, das Oh, das ist. ist im Prinzip ist das so ein bisschen so wie in den 80er Jahren Hulk Hogan, ne? Weil Ja, Hulk auf jeden Hogan Fall. hat halt auch diese Fans gezogen und auch diese Einschaltquoten, obwohl die echten Wrestling-Fans auch immer der Meinung waren, seine Matches sind nicht wirklich so richtig toll. Und Ne, die lebten genau wie die von John Cena, jetzt halt durch Atmosphäre und so weiter, durch ein bisschen Show-Elemente und so weiter. Nee, ist auf jeden Fall, also einen zweiten Cena kann man in der Art nicht aufbauen. Und ich finde ja, ein zweiter Cena für uns Internetgemeinde ist schon ein bisschen der CM Punk. Aber sowas nehmen die Leute halt nicht an, also nicht die Cena-Fans. Und ja, ist das Problem. Also wenn Cena jetzt wirklich weggeht, dann hat die WWE wirklich ein großes Problem. Also die WWE steht momentan schon vor einem großen Problem. Erstens gibt es einen Mangel an Heels. Insgesamt gibt es natürlich einen Mangel im Roster, das merken wir alle. Und die Leute, die halt an der Spitze stehen könnten und die man versucht aufzubauen, und es sind noch nicht mal Heel-Leute, die man aufbaut, sind sogar Faces, die kommen nicht an. Und es sind so eigentlich die besten Leute, die man da momentan aufbauen kann, aber die kommen nicht an. Die Leute wollen einfach stur John Cena sehen. Deshalb hat man diese Woche ja auch entschieden, also man hat sogar darüber nachgedacht, wohl mal, dass man CM Punk den Titel direkt wieder wegnimmt, wegen den schlechten Ratings, was man ja zum Glück ja noch nicht gemacht hat. Auf jeden Fall, die Champions kommen nicht mehr in den Main Event, in die Main Event Phase bei Raw. Da steckt man jetzt John Cena mit seiner Zwischenfehde gegen Kane hin, um da die Ratings halt hochzubringen. Das hat man auch sehr, sehr, sehr nett gesehen, dass bei Raw zweimal das Kane-Cena-Segment angekündigt wurde. Das wurde ja einmal schon für den Co-Main Event angekündigt. Der ist ja immer so nach einer Dreiviertelstunde. Da lief es dann ja letztlich zu dem Match Cena gegen Miz raus. Man hat schon mal eine hohe Einschaltquote und dann halt nochmal im Main Event. Ja, so versucht man das wohl wieder reinzukommen. Also es ist auf jeden Fall nicht gut für die WWE. Die Leute, die an die Spitze könnten, kommen nicht an. Ja, mal gucken, ob das weiter so geht oder ob die WWE quasi das Publikum in ihre Richtung erzogen bekommt. Ja, das ist zu wünschen. Da müsste man auf jeden Fall ein bisschen umändern von den Kindern und den Müttern und müsste ein bisschen mehr von den ja, richtigen Fans in Anführungszeichen dazu gewinnen, die halt mehr so im Internet und so weiter, ne? Die Internetgemeinde müsste man halt mehr davor bringen. Ja, das sind zu wenige, ne? Also selbst wenn man die alle kriegt und die alle gucken und die auch alle nicht irgendwie illegal im Internet sich die Pay-per-Views besorgen, sondern die auch alle legal bestellen, dann sind das, glaube ich, immer noch zu wenig. Die sind zwar sehr meinungsstark und die Leute, die sich dann halt in diesem Bereich aufhalten, die glauben auch, das sind ganz viele und ausschlaggebende, aber im Vergleich zu den sozusagen Gesamtzahlen sind das halt verschwindend, ist die Zahl halt verschwindend gering. Ja, leider ist das so. Allerdings muss man sagen, das Cena Sucks Shirt, was die WWE offiziell in ihrem Shop verkauft hat, ist ausverkauft. Das ist auch, das sind die größten Idioten, die das kaufen. Also ich hätte das auch gekauft, auf jeden Fall. Ja. Ich finde das klasse. Ich glaube, dass ein T-Shirt, das kaufen eigentlich nur Sachsen oder Bayern. Ich finde, dieses T-Shirt, das hat eine symbolische Bedeutung. Einerseits weiß man natürlich, dass die Verkäufe an die WWE und auch an John Cena gehen. Also wenn ich das T-Shirt gekauft hätte, hätte ich damit einmal unterstützt, dass ich, also Cena Sucks hätte damit unterstützt, dass ich das momentane Gimmick von John Cena blöd finde. Und dass dabei Geld an John Cena geht, hätte dabei unterstützt, dass ich Respekt vor der Arbeit von John Cena hätte. Also das ist so ein symbolisches T-Shirt, finde ich. Wir müssten mal langsam zum Ende kommen. Ja, das müssten wir wohl. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Wir haben jetzt, naja. Ganz kurz noch, was du zu der Verletzung von Randy Orton sagen kannst, ob du mehr weißt als ich. Ich habe nämlich nicht besonders viel gehört bisher. Ja, zu der Verletzung von Randy Orton wurde ja erst gesagt, ach, ein halbes Jahr Ausfall und so weiter, aber es gibt jetzt so langsam schon die Meinung von einigen Ärzten, dass Randy Orton wohl nur einige Wochen Auszeit bräuchte. Weiß man denn, was es ist? Weil das war das Mysteriöse. Ich habe vorhin auf dem Weg in die Stadt Wrestling Observer Podcast gehört und da hat Dave Meltzer gesagt, das ist ganz seltsam, weil normalerweise, wenn da eine Verletzung ist, dann erzählt die WWE sehr genau, was das ist und wann eine Operation ansteht und zumindest eine Idee, bis wann das sein könnte, dass er ausfällt. Und bei der Verletzung jetzt von Randy Orton hätten sie gar nichts gesagt, hätten nicht gesagt, Es dass er eine handelt Operation hat. sich wohl um eine Bandscheibenverletzung. Ja, das würde ja Sinn machen. Und haben sie gesagt, ob das bei diesem, auf der letzten SmackDown, bei diesen Geschichten da auf dem Parkplatz, auf dem Auto war, oder ob das schon beim Pay-per-view bei dem Bump durch diesen Tisch passiert ist? Da musst du eben kurz Haben sie warten, dazu was? aber. Ist da was bekannt? Das ist passiert bei einer Hausshow vom SmackDown-Roster. Es gibt übrigens noch ein paar Gerüchte von Leuten, die zurückkommen wollen zur WWE. Ja, sag mal, Die ganz schnell man, noch. ja, also zum einen, John Morrison will wohl schon wieder zurück. Dann haben wir auf der Liste, haben wir Bobby Lashley, den könnte man sehr gut als Heel aufbauen. Und Shelton Benjamin. Und Shelton Benjamin kommt zusammen mit der Ankündigung, dass man das Money in the Bank Match dieses Jahr wohl wieder bei WrestleMania bringen will. Nee, Sagt Shelton sagt nicht Shelton Benjamin. Kommt denn, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, hat denn Shelton Benjamin jetzt gesagt, er will zurückkommen oder hat irgendjemand gesagt, Shelton Benjamin kommt zurück? Nee, offiziell ist nicht, aber Shelton Benjamin, es gibt wohl die Gerüchte, dass da was kommen könnte. Aber nicht von ihm selber, weil er ist ja jetzt noch in einem irgendwie Tag Team mit Charlie Haas bei Ring of Honor und ist da ja aktuell auch der Champion. Ich weiß gar nicht, ob die beim Pay-Per-View, die hatten ja am Freitag Pay-Per-View, Internet-Pay-Per-View, ob sie den Titel verteidigt haben oder ob sie ihn verloren haben. Das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Deshalb, das würde mich ehrlich gesagt, das überrascht mich jetzt fast am meisten. Wir können das gerade mal kurz nachgucken, wenn dich das überrascht hat. Wir sind hier, es ist ja nichts unmöglich. Ich fände das gut, wenn Money in the Bank zurück zu WrestleMania käme und der Money in the Bank Pay-Per-View einfach gestrichen wird. Auch wenn das dieses Jahr einer der besten Pay-Per-Views war, es sind trotzdem zu viele Pay-Per-Views. Ja, ich möchte auch, dass der gestrichen wird. Interessanterweise ist der aber weiterhin angekündigt, diesmal glaube ich für Juni oder so. Ich hoffe, dass WWE die Zahl der Pay-Per-Views zurücknimmt. Auf jeden Fall. Und Bragging Rights ist auch wieder angekündigt. Ja, super. Gibt's wieder einen Pokal für SmackDown. Und zwar, Shelton Benjamin hat, das sieht mir nach Twitter oder ähnlichen aus, hat auf jeden Fall gesagt, dass er eine kleine Pause bräuchte, aber noch nicht so fertig ist. Also WWE wäre da durchaus eine Option. Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Er spricht von... wichtigen News. Es gibt sehr viele News, zum Beispiel, dass Aiden Styles, die Ringsprecherin, die wir jetzt für einige Wochen beobachten durften, die WWE verlassen hat. Die ist momentan mit Cody Rhodes zusammen und hat gesagt, zwei Partner, die zusammen in einer Firma arbeiten, das passt wohl nicht gut. Und dementsprechend wird wohl momentan an der Schwester von Alicia Fox bei FCW gearbeitet als Ringsprecherin. Ach, diese dumme Nuss, die damals in dem Promo bei, das kann ich mich noch super erinnern. Die hat doch bei Tassenach mitgemacht. Ja, da erinnere ich mich auch, ja. Das war schrecklich. Das kann. Dann wird doch Steve Austin, das Buch habe ich übrigens jetzt heute angefangen zu lesen von dem. Das ist gut. Da hat doch Steve Austin dann gefragt, was ihr Lieblingsmatch aller Zeiten in der WWE ist. Und da hat sie doch irgendein Match von Alicia Fox, von ihrer Schwester, erwähnt, oder? Mhm. Melina gegen Alicia Fox oder so. Ja. Ehrlich. Die dumme Nuss, naja, gut. Das kann nichts werden, ja. Also ich. Die hat bestimmt keine Stimme für Ringsprecher. Die hat doch in dieser Promo-Challenge bei Tassenach schon mit so einer ganz ruhigen, verschüchterten Stimme gesprochen. Da hat doch kaum jemand verstanden, was sie überhaupt gesagt hat. Ja. Macht wenig Sinn. Ehrlich, naja. So, was gibt's noch? Oh ja, Raw hat eine neue House-Show-Stage. Die werden wir dann ja auch zu sehen bekommen. Ja, wenn sie die mit nach Europa bringen, ja. Ja, natürlich, die gilt ja für alle House-Shows. Achso, ich bin mir da nicht so sicher, ob die nicht einige Sachen auch einfach in London eingelagert haben und die dann benutzen. Nee, es ist für alle. Na gut. Also es gibt da schon ein Bild. CM Punk hat, glaube ich, auf Twitter oder auf Facebook ein Bild reingestellt. Das war relativ schlecht von der Qualität, aber wir werden das dann ja noch sehen. So. Ich weiß gar nicht, ob man da einen Unterschied dann sehen wird. Aber das man sieht einen kleinen Unterschied, ja. Feststellen. Darüber werden wir dann im April berichten. Sind wir denn im April eigentlich die Einzigen, die da von der Wrestling-Seite, wie heißt es, wrestlingfieber.de, die da teilnehmen werden? Das weiß ich noch gar nicht. Das wäre sehr witzig, wenn da noch ein paar mehr Leute von kommen. Dann könnte man da auch mal... Ich habe eh schon den Vorschlag gemacht, man könnte doch mal zusammen für die Seite einen Podcast aufnehmen. Mal sehen, was daraus wird. Ja, mach das mal. Das fände ich sehr interessant. Ich auch. Ich warte noch auf Zusage. Dann musst du gucken, wie viele Leute insgesamt da sind. Und wenn das sehr viele sind, also wenn das mehr als, sage ich mal, 3 oder 4 sind, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht so oft gegenseitig ins Wort fällt, wenn ihr das über Telefon macht. Skype. Da muss einer so ein bisschen die Moderatorenrolle übernehmen und dann sagen, du jetzt und jetzt du und jetzt du, damit nicht alle durcheinander sprechen. Ja, noch warte ich auf eine Zusage. Ich habe da ja auch nicht so viel mit zu tun. Das muss ja immer noch der Besitzer festlegen. Dann. Ja. So, Dropkick Drama 165, beziehungsweise die zweite Ausgabe auf wrestling-fieber.de. Ich mache jetzt schon mehr Werbung für die Seite als für unsere eigene. Haben wir denn eigentlich schon den Witz der Woche erzählt? Nee, du, das wird jetzt auch nichts mehr. Das müssen wir leider verschieben. Oh. Möchtest du nochmal den gleichen Witz erzählen? Oh, nee, wenn, dann würde ich einen neuen Witz erzählen. Nee, das geht ja nicht. Ja, dann erzählen wir nächste Woche erst nicht. Das ist schön. Sehr schön. Ja. Glück gehabt. Möchtest du die Sendung schließen? Mir wäre das sehr zurecht. Ich schließe die Sendung mit den Worten des großen Meisters Palim Palim. Was eine Lüge.